Wenn es den Menschen gut geht, dann sagt er, ich brauche Gott nicht. Wie verkehrt? Wisst ihr, wir haben bei euch hier in Aarau in 1958 das Evangelium verkündigt. Und ich werde nie vergessen, wie viele Hunderte von Fahrrädern da standen. Nicht wahr? Das ganze Feld war voll mit Fahrrädern. Wo sind eure Fahrräder geblieben? Ihr habt alle Autos. Seit 1958 ist ein unglaublich großer Wohlstand in der Schweiz gekommen. Und ich weiß nicht, ob dieser Wohlstand viele Menschen gut getan hat. Und sie sagen heute, es geht uns gut. Wir brauchen Gott nicht. Mein lieber Freund, komm zu Gott. Bring dein Leben in Ordnung mit Gott, da dir es noch gut geht. Gott ruft dich durch seine Güte. Aber Gott ruft auch durch Strenge. Der Psalmist sagte, ehe ich gedemütigt war, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Der Psalmist gab zu, dass er von Gott abgeirrt war. Und dass Gott mit ihm in Strenge reden musste. Und wie schade, wenn der Mensch sich nicht durch die Güte und Liebe Gottes rufen lässt und Gott endlich durch Strenge eintreten muss. Gott ruft manchmal, indem das ein großer Verlust kommt. Ja, sehr oft ruft Gott durch Krankheit. Oder durch Tod unserer Lieben, unserer Freunde. Manchmal ruft Gott durch Enttäuschungen. Es gibt heute viele enttäuschte Menschen. Aber ich glaube, dass Gott sie oft dadurch rufen will. Nun ist die große Frage, kannst du halsstarrig bleiben angesichts dieses Reden und Rufen Gottes? Kannst du halsstarrig bleiben? Gott ruft wiederholt, Gott ruft dringlich, aber er zwingt niemanden, in Ordnung mit ihm zu kommen. Die letzte Entscheidung musst du treffen. Also du kannst Gottes Ruf an dich vorübergehen lassen. Dann geschieht in deinem Herzen eine Verhärtung und eine Verstockung. Du bleibst nie derselbe, wenn Gott dich ruft. Und auch in dieser Versammlung sind Menschen, die Gottes Ruf oft gehört haben und haben immer noch nicht die Antwort gegeben. Und sie erkennen nicht, dass sie hart und unansprechbar werden. Und zuletzt sagt uns unser Wort, dass wer halsstarrig bleibt, geht das Verderben entgegen, oft das plötzliche Verderben, ohne alle Hilfe. Das will heißen, dass Gott irgendwann einmal zum letzten Mal ruft. Hast du das gehört? Irgendwann ruft Gott den Menschen zum letzten Mal. Zur Noahs Zeit hat Gott die Menschen gerufen, durch seinen Knecht Noah. Die Menschen haben diesen Ruf und diesen Mann abgelehnt. Aber es kam die Zeit, wo Gott jene Generation zum letzten Mal rief und das Gericht fiel. Und du sagst, mir kann das nicht passieren. Du bist betrogen. Ich will dir heute sagen, mein lieber Freund, eines Tages ruft Gott dich zum letzten Mal. Und diese Evangelisation könnte für viele Menschen der letzte Ruf Gottes bedeuten. Gott ruft dich, mein lieber Freund. Warum hörst du nicht? Wir wollen stille werden zum Gebet. Wir bleiben sitzen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für die wunderbare Tatsache, dass du den Sünder rufst. Und wir danken dir jetzt, Herr, dass du viel Mut schenkst zur Entscheidung für Christus. Amen. Und liebe Freunde, wir wollen auch heute, wie wir es immer tun, den Ruf zur Entscheidung ergehen lassen. Viele von euch können nicht ehrlich sagen, ich weiß, dass mein Name im Lebensbuch eingetragen ist. Dir gilt dieser Ruf, mein lieber Freund. Und nun bitte ich einfach, dass alle, die sich angesprochen fühlen heute Abend, durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes, ihre Antwort bezeugen, indem dass sie ihren Platz verlassen und hier nach vorne kommen. Der Chor singt uns ein Lied und währenddessen darfst du kommen.